mein Schwanz spreche, rennt mein Arsch an meinem Schritt, als wär er eine Wunderlampe. Die Frauen hier sind brav, doch du bist für 100 Schampe. Du willst einen Typen, der Raum steht, euch gehen in den Club zum Tanzen. Du willst einen Winkel, der Bar, doch meine Bar ist die Tanke. Du bleibst so lange dran, solange man was nehmen kann. Dein Arsch bewegt sich zu jedem Mann. Man könnte denken, sie hätten Magneten am Sack. Wenn ich scheiße, kriege ich dich nächsten Samstag. Blow away now, stay away. Yeah, what the fuck is real? Blow away now, stay away. Yeah, what the fuck is real? Try to ignore everyone and play your little games for fun. Another way you promote yourself, it's just like destroy ourselves. It just wanna feel the flow inside your head. You wanna be like you grab it back. But first, step back. It's time to skip your hidden track. Blow away now, stay away. Yeah, what the fuck is real? What a riot this could be! Blow away, stay away, fuck!